Der verehrte Marschall Kim Jong-un schickte anlässlich des 105. Geburtstages von Genossen Kim Il-sung den Generalverband der Japan-Koreaner Bildungsunterstützungsgeld und Stipendium in der Höhe von 218 Millionen Yen in japanischer Währung für die demokratische nationale Bildung der Kinder der Japan-Koreaner. Die Summe von Bildungsunterstützungsgeld und Stipendium, die Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un für die Kinder der Japan-Koreaner 163 Male geschickt hatten, beträgt insgesamt 48 Milliarden 5.990.390 Yen in japanischer Währung.